Mein Name ist Erik Destorov. Ich bin Ingenieur auf dem russischen Atomeisbrecher Rossiya, der sich auf dem Weg zu einem sibirischen Seehafen befindet. Wir sind jetzt gerade mitten auf dem Polarmeer irgendwo an der Nordostpassage. Wir sind zum Stillstand gekommen. Solange die Batterie von diesem Gerät noch hält, würde ich ganz gerne festhalten, was in den letzten Stunden geschehen ist. Es begann vor ein paar Stunden, als ich auf den Bug gegangen bin, um mir eine zu rauchen. Das ist ja merkwürdig. Hallo Brügge, kann mich da gerade jemand hören? Ja, Mika hier. Ich wollte fragen, warum wir anhalten. Für meine Begriffe sieht das alles vor uns ziemlich gut aus. Das kann ich dir nicht sagen. Auf einmal hat unser Steuermann alle Maschinen gestoppt. Das ist ja komisch. Moment, was ist das? Mikael, kannst du das hören? Siehst du irgendwas auf? Vladimir, was machst du da? Mikael, was geschieht da? Was ist denn hier passiert? Wladimir? Hast du das etwa getan? Hörst du die Sirenen? Hörst du, wie schön sie sind? Ich werde jetzt zu ihnen gehen. Wladimir, nimm die Waffe vom Kopf! Nimm die Waffe vom Kopf! Nicht! Oh, Scheiße! Zum Captain, ich muss zum Captain. Captain? Keiner hier. Moment, der letzte Eintrag im Logbuch, genau. Ah, hier. Eisensteine auf grünen Wegen? Ich bin in den Vorraum von dem Reaktor geflüchtet. Oh Gott, ich bin ganz allein auf dem Schiff. Hallo, liebe Zuhörer, das ist der Rauschlevel Nummer 16 und leider muss ich sagen, dass wir einen kleinen Fehler bei der Aufnahme gemacht haben. Und zwar haben wir versehentlich das falsche Mikrofon im Sound-Audio-Aufnahmeprogramm ausgewählt. Das heißt, es klingt jetzt nicht so schön wie jetzt und wie sonst immer, sondern dummerweise hat er mit dem internen iMac-Mikrofon aufgenommen. Naja. Ich fühle mich deswegen auch ganz klein. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, kommt nie wieder vor. Trotzdem viel Spaß. Was? Ach so. So, es ist mal wieder Podcast-Zeit. Ja, herzlich willkommen zu unserem 17. Podcast. 16. Es ist Nummer 16, aber es ist der 17. Podcast. Okay. Ja, ich bin heute zusammen mit dem Micha. Wir sind beide in Dortmund diesmal, live vor dem Mikro. Aus der Meisterstadt. Der Meisterstadt. Ja. Und heute reden wir über Gruselmeister. Allerdings, ja. Drei Spiele mit Gruselthematik. Genau. Um die Leute mal anzuteasen, ob sie jetzt direkt ausmachen oder weiterhören wollen. Central Dogma, Lone Survivor und Twisted Metal. Genau, du erzählst mir jetzt als erstes was über Twisted Metal. Twisted Metal. Das wäre irgendwie so ein Autorennspiel, aber schön. Es ist ein Autorennspiel. Okay. Kennst du Carmageddon? Carmageddon sagt mir was, ja. Ja, und Carmageddon ist, also jeder kennt, wie gesagt, ist irgendwie so ein Autorennen-Kampf-Arena-Spiel, wenn man so will. Also nicht mehr Crash-Rennen. Ja, also im Prinzip wie Mad Max, der Film, als Spiel. Also man fährt so ein bisschen durch die Gegend und muss andere Leute besiegen. Okay. Und das macht man vorwiegend, indem man sie zu Klump fährt. Immer eine gute Strategie. Also indem man zum Beispiel, also kann man gerne was tatsächlich zu Klump fahren. Da gab es halt, ich glaube, überhaupt keine Waffen oder so. Nee, da waren, glaube ich, nur Crash-Arenen, glaube ich. So, ja. Genau, so Destruction Derby, ganz puristisch. Und Twisted Metal ist im Grunde genommen dasselbe. Mhm. Twisted Metal gab es aber, glaube ich, auch eher als Carmageddon und hat aber darüber hinaus noch Waffen. Also da gibt es auch Raketenwerfer und den ganzen alles verschießen kann irgendwie in allen möglichen Farben und Formen. Mhm. Und deshalb Horror, weil dieses gesamte Art-Design ist total auf Horror und Grindhouse. Also du spielst zum Beispiel dann, also es gibt so verschiedene Hauptfiguren. Das sind alles irgendwelche Horror-Klischees, so aus Horror-Theatern oder so, kann man sagen. Da gibt es zum Beispiel diesen Clown, ich habe seinen Namen jetzt vergessen, irgendwas mit Tooth. Das ist irgendwie so ein Clown mit so einem... Sweet Tooth oder so? Irgendwie so, ja. Der hat irgendwie so einen Flammenschädel und so eine Maske und ein Auge ist auch ausgestochen und der fährt mit einem Eiswagen durch den Gegend, der die ganze Zeit so eine komisch verzerrte Melodie irgendwie rauskommt. Weißt du? Wenn Eiswagen irgendwo halten, dann machen sie ja meistens immer so eine Melodie, damit die Kinder kommen und wissen, dass da Eiswagen kommen. Die hat er auch, aber die ist natürlich total kaputt und altraummäßig verzerrt und so. Und jeder dieser Fahrer hat einen ziemlich coolen Intro-Film. Also es wird tatsächlich sowas wie eine Geschichte erzählt, unglaublicherweise. Die macht jetzt nicht so viel Sinn, aber jede Figur hat so eine persönliche Geschichte, wie sie zu diesem verrückten, psychopathischen Fahrer geworden sind. Ach so. Und dieser Clown zum Beispiel, der ist eigentlich der totale Massenmörder und will unbedingt ein bestimmtes Mädchen ermorden, das ihm immer entkommen ist und so weiter. Und die fährt auch mit wahrscheinlich. Ja, also die Geschichte ist, dieser Veranstalter von diesem Wettbewerb, von diesem Twisted Metal Tournament, keine Ahnung, wie das heißt, der verspricht ihm, wenn er an diesem Wettbewerb teilnimmt und auch möglichst weit kommt, dann verrät er ihm, wo er dieses Mädchen verstehe. Und so weiter. Und so kommen die Leute halt aus verschiedenen Motivationsgründen zu diesem Rennen. Und es gibt auch alles anderes. Also es gibt so irgendwie so Zwillingsschwestern, die aussehen wie Puppen und es gibt natürlich irgendwelche anderen Psychopathen und so. Und das Witzige ist, ihre Autos sehen auch genauso aus, wie sie so geeicht sind. Also dieser richtig Clown hat Themenwagen. Genau. Ja, genau. Also der Clown hat diesen Eiswagen und dann gibt es halt auch einen Leichenwagen natürlich und einen Krankenwagen und all solche Sachen. Und aber ansonsten ist es das, was man erwartet. Also es ist Twisted Metal war schon immer total brachiale, sinnfreie Haut-drauf-Arena-Action und das ist der neue Teil halt auch. Also man kann, also im Singleplayer macht das alles nicht so viel Spaß, weil es ist deutlich darauf ausgelegt, dass du es im Multiplayer gegen andere Leute spielst. So wie Super Mario Kart Racing. Ja, genau. Alles. Also Singleplayer ist ganz cool, um so ein bisschen mit der Mechanik klarzukommen. Okay. Das erste, was auffällt, wenn du in dieses Spiel reinkommst, ist es fassungslos überladen von der Steuerung. Also du kannst, also irgendwie hast du zigtausend Waffen. Es gibt Standardwaffen, es gibt Spezialwaffen, dann gibt es so Sachen wie Sonderfähigkeiten, dass du dein Auto zum Beispiel in einen Roboter verwandeln kannst. Dann kannst du deine Hupe in 17 Stufen ausbauen. Nein, so krass nicht, aber dein Wagen kann zum Beispiel springen, dein Wagen kann nicht nur bremsen oder eine Notbremse machen, sondern halt auch so ein U-Turn. Ja, so ein U-Turn genau machen. Den muss man irgendwie mit der Handbremse und mit der Drehung irgendwie absorbieren. Und es gibt, wie gesagt, Spezialwaffen. Jeder Charakter hat auch eine andere Spezialfähigkeit. Mhm. Also es gibt diesen Riesenroboter, habe ich gesehen. Es gibt einen Helikopter, habe ich gesehen. Es gibt es gibt Sonderfähigkeiten, wie zum Beispiel das welche Sonderwaffen, die auch bestimmte Figuren nur haben, wie zum Beispiel das, jetzt kommt gerade jemand rein. Das macht nichts. Das muss wir reden einfach weiter. Das finde ich ganz cool. Also es hat nicht jeder irgendwie ein Standard-Maschinengewehr, sondern es hat zum Beispiel jeder auch ein, jeder personalisierte Waffen. Also zum Beispiel dieser Clown, Maschinengewehr und ein Partner im Auto sitzen, den jetzt andere Figuren zum Beispiel nicht haben. Okay. Oder es gibt zum Beispiel in diesem Leichenwagen hast du die Möglichkeit, den Sarg rauszukatapultieren. Mhm. Und der ist dann gleichzeitig eine Bombe. Und ach, den hat natürlich aber auch nur der Krankenwagen, okay, und so weiter. Und so kannst du dir im Lauf des Spiels deine Lieblingsfigur irgendwie aussuchen. Mhm. Und dir überlegen, was dir irgendwie am besten gefällt irgendwie und dir deinen Favoriten aussuchen. Das ist ganz cool. Sind das alles Originalcharaktere oder gibt es da irgendwelche Franchise-Dinger? Ist da jetzt Pyramid Head im Leichenwagen oder? Ja, das würde eigentlich perfekt passen, aber sind alles schon Originale. Ah, okay. Es sind Twisted, also der Clown ist der bekannteste, der ist okay, auch auf allen Covern irgendwie, ja, genau, drauf. Und dann gibt es, also ich glaube, da gibt es, also so gut kenne ich mich jetzt auch nicht so aus in dem Twisted Metal Universum. Ich glaube, dass diese Puppengesichter, die sind auch ein Markenzeichen, mhm, und andere Figuren, das sind alles schon Originale. Mhm. Das ist ganz cool. Also es spielt die Stärken im Multiplayer aus. Der Singleplayer ist gut, um sich damit zurechtzufinden, weil die Steuerung ist dafür, dass es nur ein sinnfreies Arena-Spiel ist, mhm, ganz schön kompliziert. Okay. Also man fragt sich, brauche ich das irgendwie? Also bei Carmageddon ist ja auch irgendwie mit Gasbremsen, ja, links, rechts irgendwie ausgekommen und dann gab es ein paar Bonusfähigkeiten, mhm, und so. Und bei Twisted Metal sind die Tasten doppelt und dreifach belegt irgendwie. Und jetzt zahlt sich das denn jetzt im Multiplayer auch aus? Also dass man irgendwelche Strategien dadurch entwickeln kann? Am Anfang habe ich gedacht, scheiße, das klappt alles gar nicht. Also alles total überflüssig. Alles total überflüssig und Bretter und wer bremst, verliert. Ja, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich da mache irgendwie und alle knallen mich ab und so und ja, ich bin überhaupt nicht zurechtgekommen. Ich habe, aber dann nach, ja, es dauert ein bisschen. Also zwischen 5 bis 10 Runden, da fängst du so wirklich an, dann erst einmal zu kapieren, wo so die Feinheiten von, mhm, verschiedenen Wagenklassen liegen. Also du kannst als, du kannst nicht nur deine Themenwagen benutzen, sondern du kannst halt auch bestimmte Klassen benutzen. Da gibt es halt Wagen, die haben, mhm, besondere Fähigkeiten. Es gibt zum Beispiel einen Wagen, der ist Kamikaze. Mhm. Sinngemäß ist es ein total schnelles Auto. Okay. Mit einem lustigen japanischen Logo irgendwie drauf. Aber überhaupt nicht zu steuern wahrscheinlich. Doch, ganz gut zu steuern, aber geht sauschnell kaputt. Achso. Also wenn du mit dem Ding zum Beispiel fährst, musst du unheimlich flink sein und schnell zuschlagen und das, okay, ist überhaupt nicht gelungen. Ich habe so einen Death Race, also kennst du einen Kinofilm bestimmt, ja, so einen Death Race-mäßigen Allrounder genommen. Ja. Mit dem kam ich am besten zurecht. Der hat von allem etwas irgendwie und ich fand, mit dem kann man ganz gut irgendwie fahren. Und dann gibt es irgendwie andere Autos irgendwie, die sind zum Beispiel nur auf Panzerung ausgelegt, sind aber dafür total langsam und, ja, so. Und 16 Spieler gibt es maximal in einem Feld im Multiplayer und es ist... Das erledigt meine Frage, ob es Online-Multiplayer hat, also ja. Das ist sogar das Allerwichtigste am Spiel. Also es gibt zwar ein paar kleinere Verbindungsprobleme, vielleicht liegt es am PSN, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es. Also seit wann wird denn irgendwo mal ein Fehler am PSN sein? Ich habe keine Ahnung. Aber absurd. Absurd. Wie kommst du darauf? Nein, aber ich finde, es macht eine Menge Spaß. Vor allen Dingen, wenn du Freunde hast, die mit dir spielen. Also ich habe es, mhm, mit, konnte leider nicht da sein, aber mit dem Blogger Chemical McFly, mhm, und dem Hardcore Games Podcast, mhm, vielen Grüße übrigens, habe ich das zusammen gespielt und es macht einfach riesen Spaß, wenn du dann zufällig gerade den erwischt irgendwie, ja, genau, dieses sarkastische Lachen dann schön durch das Mikrofon so rüberschieben kannst. Das ist das Beste. Also Singleplayer, wie gesagt, nicht so cool. Multiplayer macht Spaß. Das Geilste ist aber, es gibt ein 4-Spieler-Splitscreen. Mhm. Also okay, man, natürlich auch zu zweit und zu, ja, dritt, aber man kann bis zu 4 Leuten an einer Konsole spielen und da ist Twisted Metal super geil. Also es ist wie mit Mario Kart und es ist wie mit anderen Spielen, die man zusammen mit Freunden spielt. Mhm. Das macht einfach so viel Spaß, neben den Leuten zu sitzen, die gerade eine Rakete ums Ohr gehauen hast und so. Definitiv. Super gut und also ich kann das, ich muss, die Grafik ist echt abschreckend, die ist ziemlich schlecht, würde ich eigentlich sagen. Oh, ist die fies und ich gucke mal drauf, boah, ja, das fies aus. Aber man merkt nach einer Zeit, warum die das so gemacht haben, weil es halt immer flüssig läuft. Also selbst wenn 16 Spieler sich alles mögliche, mhm, um die Ohren hauen, dann das ist natürlich was wert, ja. Ist es immer noch, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie viele Frames es hat, es fühlt sich wie 60 an oder, mhm, so. Aber es ist immer flüssig, es bricht nie ein von der Framerate und das lernt man zu schätzen nach einer Zeit. Ja, gerade im Multiplayer-Titel finde ich das super wichtig. Genau, und also man denkt am Anfang, hässlich, Aber es hat einen Grund. Also es gab ja ähnliche Spiele in letzter Zeit, zum Beispiel Blood Drive. Ugly with a Cause. Zum Beispiel gab es ja Blood Drive, darüber hatten wir ja früher in irgendeinem Baustelle auch schon mal drüber gesprochen. Das kann durchaus sein, ja. Das war so ein ähnlich gelagerter Titel. Und da war das Problem, dass das Spiel nach einer Zeit ganz schön geruckelt hat, weil da halt auch ganz viele, also natürlich gibt es auch Zombies, bei Twisted Metal gibt es auch Menschen, die auf der Straße rumstehen und mal zufällig mitgerissen werden können. Passiert. Passiert. Auch in der deutschen Version übrigens. Ach so. Die ganz, ganz gering gekürzt ist, also kann man sich bedenkenlos kaufen. Mhm. Da fehlt nicht viel, nur so Details. Und also man lernt es zu schätzen, diese schnelle Framerate. Ich kann es sehr empfehlen. Ich war am Anfang super skeptisch und auch erstmal so geprägt, das sieht irgendwie ein bisschen so aus wie so ein etwas erweiterter PlayStation 2-Titel und es erinnert sehr stark an System Metal Black, das war halt das PS2 Online-Pendant dazu. Mhm. Und es ist halt nicht mehr als Arena-Kampf. Ne? Aber es ist. Das reicht manchmal aus. Aber es reicht, was ist Blur? Blur ist halt auch. Ne? Blur hat schon eine kleine Spur mehr Tiefgang, finde ich, aber ist ja auch ein völlig anderes Genre. Es passt nicht so wirklich gut. Obwohl, da gibt es auch Arena-Rennen, die machen aber nicht so viel Spaß wie Twisted Metal. Und Twisted Metal konzentriert sich halt auf die Arenen. Okay, ach so. Sehr cool, genau, das wollte ich noch sagen. Ja. Die Arenen sind auch geil. Also die Orte an sich. Also es gibt alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Von Strecken, die einfach nur. Mushroom Kingdom. Aber halt mit diesen Pilzen, die man geraucht hat. Ja, genau. Es gibt so die Standardsachen wie Städte, es gibt bergige Sachen, wo du auch in den Abgrund fallen kannst. Es gibt also Städte mal eher so dann Left 4 Dead mäßig oder was? Ja, schon. Also so, okay. So eine kleine Stadt, du kannst die Größe auch immer aussuchen. Das jetzt die kleinen Abschnitte oder die ganz großen sein sollen für 16 Spieler. Also man kann das ganz gut customizen. Und sehr nett sind auch so Arenen, wo irgendwie Sachen passieren. Der Veranstalter hat natürlich Arena des Schmerzens gebaut oder sowas. Ja. Und da passieren dann so Sachen wie, dass Wände sich verschieben oder so. Also es ist für jeden Geschmack irgendwie was dabei und es mischt eigentlich alles, was man so kennt aus so Arena-Kämpfen, Arena-Kampf-Motorsport-Spiel irgendwie zusammen. Also man hat ein gutes Gesamtpaket. Ich glaube, wenn man die alten Twisted Metal-Teile gespielt hat und die mochte, dann mag man den neuen auch. Mhm. Und eigentlich braucht man auch nur Twisted Metal in diesem Genre. Also man braucht das Gesamtpaket, da ist alles drin. Okay. Würde ich sagen. Klingt gut. Ob das jetzt unbedingt ab 18 sein muss, beziehungsweise ob die diese Horrorsachen jetzt brauchen, weil irgendwie hätten sie das Publikum ja erweitert, wenn so ein Jugendlicher zu viel ist, denkt, lustig, mach jetzt mal ein Autorennspiel spielt. Du weißt doch, wie das mit den 18er-Titeln ist, die spielen hauptsächlich die Leute, die noch nicht 18 sind. Ob das muss, weiß ich nicht, aber ich persönlich finde, das ist ein großer Spaß. Ja. Warum hast du Twisted Metal, ne? Aus Gründen. Warum hast du Mass Effect noch nicht durchgespielt? Ja gut, weil ich Twisted Metal gespielt habe. Siehst du? Das kann ich akzeptieren. Aber ich habe ganz tolle andere Sachen gespielt. Perfekte Überleitung, nämlich Lone Survivor. Perfekte Überleitung. Perfekte Überleitung. Du nicht gespielt, aber auch eigentlich, da warte ich eigentlich schon ewig drauf. Vielleicht hast du mal vor Ewigkeit mal was von Soundless Mountain 2 gehört. Ja, das war doch dieses Silent Hill Remake, oder? Genau, das war so Silent Hill 2, so ein bisschen in auf jeden Fall auf 2D gemappt und in Super Nintendo Optik. Und der Mensch, der dieses Projekt damals gemacht hat, der Jasper Byrne von Super Flat Games, der hat jetzt... Was? Super Flat Games, das heißt halt so. Das ist cool. Der hat jetzt halt ein eigenständiges Horrorspiel rausgebracht, das sind Clone Survivor. Mhm. Das ist optisch ist es auch, ich sag jetzt mal einfach so von der Pixelanzahl her, auch im Super Nintendo-Stil, aber halt trotz des recht groben Pixelmusters mit sehr aufwendigen Lichteffekten und auch so einem Silent Hill-mäßigen Grieselfilter drüber. Mhm. Also es ist schon eher eine Stilsache. Und ich glaube, sonst könnte auch ein einzelner Mann so das nicht mal eben zusammen programmieren. Ja. Und also ich habe mich lang schon nicht mehr in einem Survival-Horror-Spiel wirklich so gegruselt wie in diesem verdammten kleinen Spiel. Trotz dieser Retro-Optik. Ich glaube, gerade wegen dieser Retro-Optik. Krass. Das ist so richtig so dieser Effekt, wenn du nachts durchs Haus gehst und nur Umrisse erkennst und dann ist halt einfach alles erstmal gruselig. Also der Hintergrund der Geschichte ist, du spielst einen namenlosen Helden. Steht natürlich immer You, ob der jetzt so heißt oder nicht. Das ist halt ein ganz normaler junger Mann, der rennt die ganze Zeit mit so einer Atemmaske rum, so ein bisschen japanisch angehaucht. Und der ist in seinem Apartmentkomplex eingesperrt. Es ist halt draußen rum, ist die Zombie-Apokalypse, keine Ahnung. Halt die ganze Stadt ist halt ist am Arsch, alle Menschen tot. Und er ist halt in seinem, hat sich dann in seiner Wohnung verschanzt und versucht jetzt aus seinem Apartmentkomplex zu fliehen. Mhm. Denkt man, ist ganz straight Story, aber man beginnt dann schon so, na, ob das wirklich ist. Was ist das für eine Krankheit? Macht das überhaupt alles Sinn? Dann fangen nämlich so diese Sachen an, dann ist auf einmal ein Loch in der Wand, was so organisch aussieht und dann geht er da so einen Gang durch und kommt an einer ganz anderen Stelle wieder raus und sagt so selber, das kann doch alles gar nicht sein, drehe ich jetzt komplett durch. Dann fängt dann auch an, so irgendwelche Pillen zu finden, wo du gar nicht weißt, was die genau machen. Die sind halt nur nach Farben sortiert. Und dann musst du halt einfach ausprobieren, was machen denn jetzt gelbe und grüne Pillen? Ja, mal gucken, von den grünen kriegst du halt die eine Art von Träumen, von den blauen kriegst du die eine Art von Träumen. Triffst zwischendurch auch Überlebende, die aber dann irgendwie auf einmal doch tot sind, wenn du wieder zurückkommst. Und du hast überhaupt, du hast wirklich so das Gefühl, du verlierst total den Bezug zur Realität. Ja. Und der Einfluss von Silent Hill, gerade irgendwo zwischen 1 und 2, ist auch super deutlich an der Art, wie die Musik gemacht ist. Mhm. Hat wirklich sehr tolle Musik, die auch sehr stark eben an Akira Yamaoka erinnert. Ist das denn auch wieder so eine 8-Bit-Musik? Nee, das ist wirklich, orchestriert wird er sie wahrscheinlich nicht haben, aber die ist halt voll instrumentiert. Okay, also die ist gar nicht so wie der Nee, die ist nicht chiptunig, die ist, ich würde es schon eher so mit einem Silent Hill-Stil vergleichen. Also eher so Silent Hill 2, die Richtung. Mhm. Also würde ich, kann ich einfach nur empfehlen. Ist halt ist ein Steam-Titel, kostet wie üblich gerade mal einen 10er und ich habe jetzt ungefähr 4 Stunden gespielt und finde ich total super. Und also ich bin eher der Ober-Survival-Horror-Fan. Ja auch. Ja. Ist es denn so wie die alten Spiele, so, also dass man sich jetzt nicht durch Horn durchballern muss? Genau, das ist auf jeden Fall so, weil du findest zwar, also am Anfang bist du noch total unbewaffnet, du findest zwischendurch eine Pistole, aber es ist halt das Übliche. Du hast kaum Munition und du denkst auch wirklich vor jeder Kugel, will ich jetzt da schießen, will ich jetzt nicht schießen? Ja. Ich habe bis jetzt 2 Gegnertypen nur gesehen. Also der häufigste Gegnertyp ist so eine Art Skelett, der halt so rumschubbert, so ein bisschen Silent Hill-mäßig. Und du hast auch häufig die Möglichkeit, dich irgendwie im Hintergrund zu verstecken. Dann siehst du halt so ein bisschen abgesetzt, das ist dann noch, ist alles 2D, aber du kannst sozusagen im Hintergrund dich tarnen, so verschwinden und dann sich sozusagen an der Wand entlang tasten. Ah, okay. Und die Monster, die sehen dich auch nicht immer. Wenn du deine Taschenlampe anhast, dann können dich die Monster sofort sehen und stürmen halt auf dich zu, aber wenn du im Schatten bleibst, sehen die Monster dich eigentlich nicht. Mhm. Und auch die Taschenlampe ist auch begrenzt, also du brauchst halt Batterien. Ja. Und der Survival-Aspekt ist super hoch, weil du musst auch Essen finden. Mhm. Und dann fängt's an. Ja, ich habe eine Dose, aber Dosenöffner? Ja, gut, ich habe jetzt die Dose offen, aber Essen vielleicht kochen? so geht's halt los. Und so wie ich das bisher im Internet mitgekriegt habe, je nachdem, wie gut man seinen Charakter bei Gesundheit hält, gibt's halt auch unterschiedliche Enden. Ah ja. Das klingt vom Survival-Aspekt so ein bisschen wie das Ubisoft-Spiel. I'm Alive. Ja. Habe ich kürzlich beim Tunnel gesehen. Ja. Der hat das auch durchgespielt. Mhm. Der hat mir auch schon Artikel geschickt, den ich vielleicht heute Abend noch mal bin und, ich ja mal gespannt. Ja, und aber das, was ich davon gesehen habe, habe ich selber noch nicht gespielt, aber das war auch so, dass du, weil das jeder Schritt nagt an deiner Ausdauer. Ja, also. Und du hast halt auch Hunger und musst genau. Halt. Also haben die das noch eingebaut, irgendwie spielt das ja auch in so einer, ich weiß nicht, in so einer Stadt, die Katastrophe erlebt hat. Ja. Und da gibt es so eine Staubschicht in den unteren Straßenschichten. Mhm. Und man darf sich nicht zu lange da drin aufhalten, so. Weil man sonst, also die Lungen so verstauben und sowas. Frisse Plack. Frisch Plack. Und das klingt cool. Also ich finde ja generell so, also Survival-Spiele an sich, so die richtig das alte Survival-Prinzip haben, also die so heißen wie das Genre, die gibt es ja kaum eigentlich noch. Also nee, also ich. Also Dead Space, ich mag Dead Space. Ich auch. Allerdings, ja. Sobald ich ein Maschinengewehr in der Hand habe, habe ich schon arge Bedenken, irgendwas Survival-Horror zu nennen. Also ich finde Dead Space trotzdem gruselig, aber ja. Es ist halt nun mal, es holt den Horror nicht so aus den subtilen Sachen raus. Es gibt natürlich auch Sequenzen, die ein bisschen so Jumpscare-mäßig ja. aufgebaut sind und es funktioniert ja auch, aber es ist nicht mehr, also es geht ja nicht darum, den Munitionsvorrat zu verwalten, also so, es genau. geht ja eigentlich nur darum, diesen Ansturm von nichts gegen Dead Space. Ich finde ja, Dead Space super. Dead Space sehr spaßiges Spiel. Ja, ich finde beide auch super, ich finde beide auch spannend und so, aber es ist nicht mehr, es ist halt nicht so wie zum Beispiel Haunting Ground oder so. Kennst du das? Ja. Das oder dem Haunting Hound. wo du wirklich immer weglaufen musst oder, ja. oder da hast du ja sehr viel Frust mit gehabt, mit Rule of Rose. Oder Forbidden ja. Siren zum Beispiel. Das Spiel war so stimmungsvoll, aber es war so unglaublich schwer. Ja, das stimmt. Aber es war auch unglaublich gut. Also sowas zum Beispiel. Also es ja. gibt es kaum noch. Also in diesem Jahr ist halt Amy rausgekommen. Das war von der Grundmechanik, ich fand das richtig super eigentlich, aber das hatte leider ganz viele technische Fehler, also mit Speichersystem und so. Jetzt haben die ein Update rausgebracht, da habe ich noch nicht geguckt. Aber das fand ich eigentlich cool, dass man auf das Mädchen aufpassen musste und so. Und ansonsten nur noch I'm Alive. Und das war den Leuten ein bisschen zu träge. Ja, ich überlebe mal hier so. Ich lebe ja immer noch. Ich will einen, zwei Schuss abfeuern. Lieber Call of Duty spielen. Ja, es ist, also ich glaube nicht, dass es heute so ein großes Publikum gibt. Und das, und ich meine, man sieht es jetzt an, also unser letztes Thema ist Silent Hill Downpour. Und das ist ja auch nicht so richtig Survival Horror, obwohl es schon ein bisschen näher dran geht. Vorab, Silent Hill Downpour, es mag von den Noten, was weiß ich, in der Spielepresse weggekommen sein, wie es will. Ich habe es auch noch nicht durch, aber bisher ist es mein Lieblings-Post-Team-Silent Hill. Und das ist schon mal gut. Ja, also, ja. Silent Hill ist, also ich liebe ja die Serie und das ist ja sozusagen so ein bisschen unsere Haus- und Hof-Serie. Ja, und, da bestimme ich mit dir überein. Aber sie hat halt schwierige Zeiten hinter sich. Ja, wobei, also kein Silent Hill Spiel ist schlecht. Also ich habe da kurz noch mit dem Dave drüber gequatscht. Mhm. Und wir haben uns ein bisschen, also er hat das Spiel derzeit auch. Ich weiß nicht, was er darüber denkt. Konnte leider jetzt auch nicht hier sein. Aber da meinte ich, und da stehe ich auch zu, ich finde das eigentlich jetzt im Nachhinein ziemlich gut, dass die Serie so viele verschiedene Gesichter hat. Weil schau dir mal andere Spieleserien an und vergleich mal da die Mannigfaltigkeit. Mhm. Also bei Silent Hill 1, ja. jeder Silent Hill Teil ist anders. Bis auf Silent Hill Origins. Okay, Origins ist so der einzige, der sich ein bisschen zu stark an seinen Vorgänger orientiert, aber jeder Silent Hill Teil ist anders. Dann ein Querverweis, wir machen auch was. Society. Ja, da kommt natürlich noch ein riesen Special. Da kommt noch ein Mehrspieler-Ding, aber wir brauchen ein bisschen Zeit dafür. Und außerdem kommt dann noch Book of Memories raus. Das und noch der nächste Silent-Hill-Film zu Halloween. Den nehmen wir aber nicht mehr mit. So lange warten wir nicht. Aber Book of Memories kommt Ende Mai. Ja, für die Vita. So viel Zeit brauchen wir auch auf jeden Fall, um das vorzubereiten und so. Man kennt irgendjemand, ist für, sagen wir, für den Durchschnittsspieler ist eigentlich Silent Hill ja jetzt nicht mehr so die relevante Serie. Zur PS2-Zeit noch eine Marke, auf jeden Fall. Mhm. Aber jetzt, ich meine, Homecoming war nett. War nett. Ja. Und jetzt auf der Wii, Shattered Memories, war sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Was war noch? Also ich fand, also Homecoming war für sich gesehen eigentlich ein ganz gutes Horrorspiel. Es war nur im Vergleich zu den anderen Silent Hills, hatte das, also die hatten unbedingt, wollten unbedingt Fanservice reinbauen. So, also ja, haben sich sehr stark an dem Film orientiert. Und der Film ist eigentlich, er passt nicht gut in den Spielekanon rein, weil er nur Elemente rausnimmt und so ähnlich wie die Resident Evil Filme, die ja auch nicht in den Spielkanon reinpassen. Wobei man sagen muss, dass die Resident Evil Filme den Ton der Spiele, der neuen Spiele, viel besser treffen, ja, als den Fans das lieb ist. Die sagen ja immer alles scheiße, alles doof und so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe die Filme immer noch sehr gerne. Die sind immer so ein Guilty Pleasure. Weil, mal ehrlich, diese ganze Slow-Mo-Kacke und die, also eigentlich ist es ja ein Actionfilm mit Zombies. Ja. Und irgendwie sind die Filme passen, also die sehen zwar nicht die Geschichte der Spiele nach, aber so vom Stil und vom Inhalt her passt es total gut zusammen. Ja. Es tut mir leid, liebe Resident Evil Fans, aber die Spiele sind immer kacke inhaltlich und die Filme sind es auch. Also, aber beides macht Spaß. Aber beides macht Spaß, deswegen, also niemand kann mir erzählen, dass Resident Evil 5 zum Beispiel, der jetzt in Afrika gespielt hat, irgendwie, das war ja vom Stil her und von der Technik und vom Spiel war es ja cool. Aber es macht gar keinen Sinn. Irgendwie. Ja, also vor allem rückwärts gesehen, dann kommen wieder die Gegner aus den Teilen in den Film wieder. Ja, genau. Das macht keinen Sinn. Also so Typen wie dieser Typ mit diesem Megahammer, mit diesem Megametzger, also diesen Fleischer, also der diese Oberfläche hat, die nicht glatt ist, sondern wo diese Spikes irgendwie dran sind, wenn man eigentlich Fleisch klopft, so, das ist ja völlig Banane. Ja. Irgendwie. Und dann denken sich die Leute, die Filme machen, was Paul Anderson vorwiegend, irgendwie so, geil. Ich meine, es ist halt in Spielen schon kacke, warum machen wir daraus nicht einfach cool? Da fallen mir ein paar coole 3D-Szenen bei. Also, der nimmt diesen Hammer, haut ihn irgendwo gegen den Pfosten und überspattert das Partikel rum. Zwischen zwei geile Chicks, alle nass. Geil. Machen wir in der Dusche, perfekt. Und dann so überall so, geil, und das Wasser spritzt und ich sehe die 3D-Brillen schon zerfetzen. Ja, und alles in Slow-Mo. Alles in Slow-Mo. So. Ja, und dann sitzt du da und denkst, das macht überhaupt keinen Sinn, aber sieht geil aus. Sieht geil aus. Ja, und das zurück zu Silent Hill. Ach so, ja, wir wollten ja was Silent Hill. Genau, also der fünfte war ja ein bisschen, war ja etwas Offbeat auch insofern. Also er hat eigentlich eine eigene Geschichte erzählt. Das muss ich mal durchzählen, wie du erzählst. Ja gut, stimmt. Homecoming ist... Oder? Ja, stand ja auch bei Arbeitstitel bei Silent Hill 5. Und, aber eigentlich so im Nachhinein, also auch wenn die Schwächen haben, ist es eigentlich ziemlich cool, dass jeder Silent Hill Teil was Eigenes gemacht hat. Also selbst die ersten drei, man sagt ja immer die ersten drei, vier. Die ersten drei, vier Teile. Ja, der vierte wird ja eigentlich gehasst. Übrigens, größtes Missverständnis aller Zeiten ist, dass also unter den Silent Hill Fans, dass Silent Hill 4 ja gar kein Silent Hill Teil werden sollte. Das ist eigentlich Quatsch. Stimmt gar nicht. Stimmt überhaupt gar nicht. Das haben die Fans natürlich nur wohlwollend aufgeschnappt, weil niemand wollte den vierten. So, dass das schwarze Schaf so... So schlimm war jetzt auch nicht. Ja, so schlimm war wirklich nicht. Aber irgendwie, also es wäre so ein komisches Gerücht, ich weiß auch nicht. Aber eigentlich war das so, es gab zwei Teams. Ja. Zwei Kernteams, also zwei Kompetenzen. Also, natürlich haben die alle irgendwie an allen Teilen mitgearbeitet, aber es gab Kernkompetenzen. Und es gab ein Team, das den ersten und dritten gemacht hat und es gab ein Team, das den zweiten und vierten gemacht hat. Okay. Und als die an den zweiten gearbeitet haben, hat ein Team schon... An dem dritten gearbeitet und währenddessen, als sie dann mit den zweiten fertig waren, hat dieses Kernteam dann an dem vierten gearbeitet. Ach so, ja. Und deswegen sind auch selbst die ersten vier, die ja jetzt alle in Japan entstanden sind, von Team Silent, so unterschiedlich, weil die einfach die Kompetenzen so verteilt haben. Natürlich wurden die das eigentlich produziert von Akira Yamaoka und so, weil der natürlich die Hand drauf und sagt so und so, aber die Creative Directors sind unterschiedliche gewesen. Deswegen sind die Spiele auch so anders. Ja. Heute, also wenn wir ehrlich sind, The Room ist einer der eigenständigsten Titel aus der ganzen Reihe. Irgendwie schon. Ja. Naja. Trotz der Fehler natürlich. So. Okay, wir driften ab. Wir kommen mal zurück zu Downpour. Wir müssen Downpour ist ja sowieso Downpour, alles neu macht der Mai. erster Teil ohne Akira Yamaoka ohne Musik. Genau. Der Dexter-Kompositeur Daniel Licht oder wie auch immer. Der heißt der Licht oder Licht? Ist das ein, ich habe überlegt, ob das ein Deutscher ist. Nee, glaube ich nicht. Ist es nicht, ne? Der macht, also der hat einen schönen Soundtrack geschrieben, kann man machen. Der ist schön, ne? Ja, mit, ich weiß noch nicht, wo der Track mit Korn vorkommt, wahrscheinlich irgendwo im Abspann. naja. Also den Track fand ich aber auch nicht schlecht. Ja, also, braucht man jetzt nicht, ist jetzt nicht... Aber stört halt nicht. Schreit so ein bisschen nach Verkaufen, aber... Gut. Ist ja auch nicht schlecht, wenn sich was verkauft. Ja, aber ich glaube nicht, dass die... Ja, aber der Song ist jetzt nicht so übel. Und das Team, das das gemacht hat, habe ich vorher noch nie von gehört. Vatrag ist in Polen, oder? Polnisch? Ja, und die haben, ich glaube, das ist deren erstes Spiel. Die haben das Studio gegründet. Das sind irgendwie Ex-Mitglieder von verschiedenen anderen Entwicklerteams. Ja. Und Vatrag Games hat jetzt quasi als erstes sein Spiel gemacht. Und also ich hatte echte Bedenken. Als ich das auf der Gamescom gespielt habe, sah es aus wie Grütze. Man konnte es kaum steuern, aber da ist ein echt vernünftiges Spiel bei rausgekommen. Das auch meiner Meinung nach... Gut, ist kein Gears of War, aber es ist eigentlich verdammt atmosphärisch. Hey, Gears of War? Hä? Nein, optisch. Also optisch. Also es ist jetzt kein, nicht im herkömmlichen Sinne so ein Polygonfest, aber es ist verdammt atmosphärisch geworden. Das fängt schon, also was mich vor allem am Anfang beeindruckt hat, Silent Hill ist ja nicht eine Touristenstadt. Mhm. Und ich hatte jetzt das erste Mal das Gefühl, dass ich wirklich in eine Touristenstadt reinkomme. Ja. Und auch so, was sie jetzt anders gemacht haben, früher war der Stil mehr Silent Hill so zu porträtieren, als wäre es einfach nur leer. Mhm. Also als wären einfach alle Menschen verschwunden. Und jetzt sieht es eher so aus, wirklich wie eine Geisterstadt. Also halt auch eher so, wie es im Film ist, dass halt überall Müll rumliegt und die Bäume überall reinwachsen und so. Mhm. Und hat auch sehr schöne Lichteffekte. Das heißt, wenn man so an die Gebäudekanten guckt, so das Licht durch die Wolken bricht und so. Das, ich finde, das Spiel sieht sehr schick aus. Ja, ich muss sagen, ich finde cool, wie sie dieses Grundthema von Silent Hill so ein bisschen, also artdesign-technisch ein bisschen abgewandelt haben. Ja. Ich finde, dass, also Downpour Niederschlag ist ja jetzt schon so ein bisschen die Stilrichtung, die auch dann vorgegeben wird. Das heißt, statt natürlich gibt es auch wieder dichten Nebel, aber es kommt jetzt auch Regen und Gewitter dazu. Ja. Und das ist richtig geil. Also durch Silent Hill zu laufen, während es regnet und gewittert. Was man eigentlich vermeiden sollte. Ja. Was man vermeiden sollte, weil dann mehr Monster kommen. Aber das ist wirklich super. Also das hat mich dann auch sofort gepackt irgendwie. Dazu kommt die tolle Musik von Daniel Licht, auf jeden Fall, die passt wirklich super hinein. Ja. Und klingt, also cool an der Musik finde ich auch, dass sie scientific klingt, also sehr melancholisch ist und so, aber trotzdem nicht Akira Yamaoka kopiert. Nee, vor allem, was ich auch denke, was der Daniel Licht, wie auch immer, ein bisschen besser als der Akira Yamaoka drauf hat, ist einfach Musik für den Hintergrund zu schreiben. Ja. Weil man merkt halt, dass der viel für Fernsehserien und alles gemacht hat. Und die Musik ist mehr Untermalung. Weil normalerweise, ich sag mal so, dieses typische Silent Hill ist immer so, du siehst ihren Charakter, sprichst ihn an und dann ist erstmal Cutscene, dann kommt die Musik, dann fängt vielleicht noch Gesang an und so, und bis die Leute überhaupt selber anfangen zu sprechen, ist die Musik schon 2 Minuten am Laufen und macht Stimmung. Ja. Und hier es wirkt halt einfach mehr aus einem Guss. Genau, also der Hintergrundsound an sich, der ist wirklich ziemlich super stimmig. Etwas, also technisch gesehen ein bisschen nahtloser als in den anderen Silent Hills. Man könnte jetzt natürlich sagen, er ist ein bisschen mehr Lala, weil er nicht so hervorsticht. Ja, aber es passt. Also aber es passt halt einfach sehr schön. Dafür muss man sagen, dass es halt keine Songs gibt, wie bei Akira Yamaoka. Also zumindest selten, ja. Ja, also es gibt, die Songs sind alle lizenziert, das sind so Sachen von Anna Termheim zum Beispiel oder so. Die hört man dann immer aus dem Radio und also es gibt am Anfang und am Ende gibt es halt einen größeren Song irgendwo und es gibt auch ein Leitthema, das durchgeht, aber es hat jetzt nicht so diesen, also Akira Yamaokas Musik kann man auch abseits vom Spiel gut hören. Bei dem Downpour Soundtrack ist das schwierig. Also da macht das nicht so viel Spaß. Ich weiß das, weil ich die Soundtrack-CD vor dem Spiel gekauft habe. Was mache ich also gerade bei Silent Hill generell nicht? Ich habe sie dann parallel zum Spiel so gehört irgendwie, aber ich fand, also bis auf ein paar, also so, das ist halt der Unterschied irgendwie. Aber es passt besser ins Spiel rein, es macht auf jeden Fall die Stimmung. Ein paar original Silent Hill Tracks gibt es auch drin. Also zumindest in der Radiostation habe ich einen im Hintergrund gehört, der war auf jeden Fall, glaube ich, aus Silent Hill 3. Das fand ich schon sehr niedlich. Ja. Wie weit hast du denn gespielt? Ich bin jetzt bis zu diesem, dieses St. Maria, ich glaube, das ist ein Waisenhaus oder sowas. Ja, ein Kloster, ein Waisenkloster. Waisenkloster. Mit den weißen Mönchen und Nonnen, genau. Ja, also ein Waisenhaus, das ist gleichzeitig auch ein Kloster. Genau. Ja. Ich habe jetzt etwa 8 Stunden gespielt, laut Statistik. Also ich wäre durchs durchschnittliche Seite jetzt schon durch. aber ich denke mal, da kommt noch ein bisschen was. Ja, also ich habe es durch. Ja. Ich habe allerdings die vielen, vielen Sidequests alle noch nicht gelöst. Genau, das ist auch eine Neuigkeit. Es gibt jetzt Sidequests. Und das ist richtig geil. Also. Ja. Ja, das ist also für Serienneulinge, die sagen jetzt, wow, Sidequests! Ja. Das ist jetzt natürlich nicht so, sammle 5, doch manchmal auch, lass 5 Vögel frei, aber ja. Es ist halt wirklich so, man läuft einfach an irgendeinem Haus vorbei und sieht, was ist das Licht im Fenster. Dann klettert man da rein und das hat mir eher so, manchmal ist es eher so Fatal Frame mäßig, dass da irgendwie so ein Geist ist oder irgendeine Aufgabe zu lösen ist. Und andere Sachen sind aber auch, dass du halt irgendeinen besonderen Gegenstand zusammensuchst oder es gibt halt diesen in der U-Bahn diesen Penner, den du, der dir Shortcuts freischaltet, wo du halt nicht über die Stadt rumlaufen musst, sondern durch ein Rohrsystem laufen kannst und somit Strecken abkürzen kannst. Alles optional, kannst du überall dran vorbeilaufen. Manchmal musst du auch dran vorbeilaufen, weil du zufällig keinen Haken dabei hast, wenn du eine Feuerleiter runterziehen müsstest. Ja, aber das fügt sich eigentlich sehr gut ein. Das hat für mich ein bisschen auch mehr diese Stimmung gemacht, dass es wirklich eine im Geist eine Geisterstadt im eigentlichen Sinne ist. Ja. Dass da mehr vorgeht als nur meine persönliche Geschichte. Und diese ganzen Zirkus, die erzählen ja auch richtig schöne kleine Geschichten. Mhm. Also eine können wir ja verraten, das ist eine von vielen, keine Angst, kleiner Spoiler. Aber es gibt zum Beispiel eine Quest, da kommst du in so ein Wohnhaus rein, da sind verschiedene Apartmentzimmer und dann kommst du in ein Apartment rein, wo jemand eine Kiste voller geklauter Sachen hat. Das ist irgendwie so ein Junkie, der hat sich dann einiger... Ach, das ist da, wo dieses Schild da ist, wo sich der Typ erhängt hat. Ja, genau. Da bin ich, glaube ich, einfach dran vorbeigelaufen. Ich habe mich zwar gewundert, was das soll, aber... Aber der Sinn ist, also in der ganzen Wohnung fehlen, im ganzen Haus fehlen in den verschiedenen Wohnungen verschiedene Gegenstände, die den Leuten entsprechend wichtig waren. Ja. Zum Beispiel gibt es da in einer Wohnung einen Kriegsveteran. Ja. Und da ist in seiner ganzen Wohnung sind dann halt Medaillen und sowas alles aufgelistet und irgendwelche Ehrenurkunden und so. Also du weißt, der hat irgendwie Kriegsdienst hinter sich gebracht und dem fehlt aber eine wertvolle Medaille. Okay. Und dieser Junkie hat diese Medaille zum Beispiel geklaut und deine Aufgabe ist es, die Geister ruhig zu stellen und diese Medaille wieder zurück zu den Ursprungsbesitzer zu bringen. So geht es halt mit verschiedenen anderen Gegenständen auch. Da gibt es zum Beispiel ein kleines Kind, kommst in dein Kinderzimmer rein und du hörst Kinder weinen, weißt nicht, worum es geht und dann merkst du, dass auf dem Tisch irgendwas fehlt. Und in dieser Kiste findest du dann zum Beispiel ein Sparschwein. Ah, okay. Und das ist cool gemacht. Dann setzt du dieses Sparschwein dann wieder zurück an den Platz und dann hörst du plötzlich, wie dieses Weinen sich wandelt in Lachen und dann hörst du so Geld klimpern und so. Okay. Und das Spiel, also die Sidequests sind voll dieser kleinen Geschichten irgendwie. Es geht, ohne jetzt irgendwas zu verraten, es geht zum Beispiel dann auch, es sind nicht immer nur Häuser, sondern es sind dann auch Kinos dabei oder es sind... Die Kinoquest ist verdammt cool. Die ist verdammt cool. Die hast du nicht gespielt, aber da habe ich mir mal die Zeit für genommen. Ja. Ja, also solche Sachen sind... Sachen, die richtig atmosphärisch sind und die trotzdem sich nicht wiederholen. Fand ich total. Also, ich habe noch nicht alle gelöst. Ich habe mich erstmal an dem Hauptstrang irgendwie entlang gehangelt. Man kann das Spiel also auch ohne Probleme spielen. Man hat jetzt keine besonderen Vor- oder Nachteile, wenn man dieses Werk spielt. Es ist wirklich zur Atmosphäre irgendwie da, um die Stadt, um die Geisterstadt in Anführungsstrichen lebendiger und authentischer, glaubwürdiger zu machen. Genau, um die Geisterstadt lebendiger zu machen. Das rahme ich mir ein. Um die Geisterstadt lebendiger zu machen. Auf jeden Fall, ich finde. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Weil wenn man Silent Hill mag, dann mag man natürlich auch das durch die Stadt wandern. Also das ist nun mal essentieller Teil der Serie schon immer gewesen. In den Teilen, wo das nicht vorkam, hat es immer so ein bisschen gefehlt. Also wir haben vorhin über The Room oder zum Beispiel über Homecoming gesprochen. Ja. Und die Spiele hatten andere Stärken, aber nun mal nicht das durch die Gegenwandern von Silent Hill. Genau, es ist nicht direkt eine Komplexität wie in einem GTA, aber es war halt immer schon... Im ersten, im zweiten, im dritten auf jeden Fall, dass du halt durch die Stadt laufen konntest und deine, was halt in den nächsten Level erstmal finden muss. Genau. Und also was damals zu PlayStation 2 Zeiten vor allen Dingen auch was Besonderes war, dass die Karte auch immer sehr glaubwürdig aussah. Das waren nicht einfach nur kopierte Häuser, wie in so einem zweiklassigen Open World irgendwie Spiel, sondern es war, sondern die Stadt sieht glaubwürdig aus. Und also war wirklich so nach der Karte irgendwie ausgerichtet. Das fand ich, das ist halt wirklich cool an dem neuen. Und also mir gefallen die kleinen Geschichten eigentlich schon fast besser als die großen. Die kann ich nicht beurteilen. Sie ist nicht schlecht, aber sie ist auch sehr, sehr westlich und amerikanisch erzählt irgendwie. Also es bleiben am Ende nicht so viele Fragen offen. Es ist eigentlich so, so auch, also orientiert sich halt an den anderen Spielen, aber es ist nicht so, so abgefuckt wie zum Beispiel The Room. Oder es geht nicht so sehr in so abartige Perversionsgefilde rein, wie bei Homecoming zum Beispiel oder so, sondern es ist ein bisschen üblich. Da war ich ein kleines bisschen enttäuscht, aber sie ist trotzdem ganz okay erzählt und hat gute Figuren. Ja. Ich denke, was auch gerade die Fans erfreuen wird, es hat ein bisschen so die besten getesteten Elemente aus den früheren Experimenten übernommen, sag ich mal. Ja. Also du hast, du hast die sozusagen die bewährte Oberwelt, du hast die bewährten, ich nenne es jetzt einfach mal Level, aus Shattered Memories übernommen hast. Was wir Shattered Memories übernommen haben, sind Fluchtsequenzen. Mhm. Also du läufst ja da vor irgend so einem schwarzen Loch oder was das auch immer sein mag. Dimensionspuperze. Ja, da läufst du von weg und was auch so richtig so, so fuck. Ja, ja. Und du jetzt. Ich finde, sie haben mit Murphy auch einen ziemlich glaubwürdigen Charakter entworfen. Denn ein bisschen trantwürdigen Sprecher. Nicht ganz so schlimm wie Henry, aber... Ja, aber das wollte ich gerade sagen. Also er ist zum Beispiel nicht so lethargisch wie Henry irgendwie. Also er ist also zum, diese Dimensionsgeschichte, wenn er wegläuft und wenn das ihn gerade so packt, dann fängt er richtig laut an zu schreien. Ja. Und das macht Panik. Also da war ich überrascht, weil es gibt es selten in Horrorspielen, komischerweise. Ja. Also witzigerweise gibt es das in Dead Space, dass der Typ mal schreit irgendwie. Es gab jetzt das in Amy und so, aber in Resident Evil ist es zum Beispiel, also sowas gibt es nicht, dass die Figuren sich großartig erschrecken. Ja, das ist auch, glaube ich, eine schwierige Balance. Das gab ja damals, als Homecoming rauskam, diese gerippten Soundfiles von der PC-Version, wo halt auch Spielerreaktionen drin waren. Mhm. Das war dann mehr so die von der Marke Frisblei Motherfucker und so. Und das kannst du halt auch nur zu einem begrenzten Maße machen. Ich denke mal, spätestens, wenn halt wirklich der Charakter seine Abschlüsse kommentiert, wird es schwierig. Ja, genau. Aber erschrecken gibt es selten. Ja. Jetzt habe ich gerade gesagt, Resident Evil gibt es nicht. Das gibt's doch, das gibt's in... Also sind Evil Revelations, 3DS-Teil. Revelations. Aber auch nur so begrenzt. Also der macht, ich weiß nicht, wie spielt man da Jill? Ich weiß nicht, fährt irgendwo ein Rohr runter so, und sie so, ha! Ja. Aber es ist nicht so richtig, bei Dompa muss ich sagen, ist das richtig cool. Also der Typ kommt ja aus dem Gefängnis und hat schon einige Sachen gesehen. Ja. Und aber trotzdem glaubst du ihm schon, dass er Schiss hat. Irgendwie ist nicht ganz gut gemacht. Was mich wirklich ein bisschen rausgebracht hat, sind die, ich nenne es jetzt mal einfach Dialogentscheidungen, die überhaupt nichts bringen. Die bringen wirklich gar nichts. Und weil das ist auch so richtig, das ist halt, wo für mich ein bisschen der Charakter verliert. Mir hätte es mehr besser gefallen, wenn er selber eine Entscheidung trifft. Weil es ist halt, was macht der Charakter? Es ist halt kein Commander Shepard, den du selber führst, sondern es ist halt doof, wenn du, er ist halt so richtig... Ich spring da nicht runter und dann kommt halt so die Entscheidung, aufhalten, nicht aufhalten und dann so, nein, nicht springen oder ach, spring doch. Ja, es formt den Charakter nicht wirklich. Nee. Ne? Also es soll dir, es war völlig unnötig eigentlich. Ich hätte es auch besser gefunden, wenn sie das einfach weggelassen hätten. In so einem Homecoming hatten sie auch so ein bisschen dieses Ding, diese Dialogräume, die auch zu keinem unterschiedlichen Ergebnis geführt haben und das war da noch ein bisschen geschickter. Warum kann hatte es aber auch ein bisschen mehr Adventure-Charakter? Da gab es nicht immer nur Schwarz-Weiß. Das muss man dazu auch sagen, dass bei Domper die Sachen einfach nur 0 oder 1 sind. 0 oder 1 sind. Und bei Homecoming hast du ja Gespräche geführt, um ein bisschen Dynamik in die Gespräche reinzubringen. Aber am Ende war der Charakter immer derselbe. Also die Auswahl an Optionen hatte nur den Informationsgehalt verändert, aber nicht den Charakter. Und hat vor allem noch zu dem Problem geführt, dass solche Dialogbäume auch vor Endkämpfen waren, Bosskämpfen waren. Ich erinnere nur an dieses große Puppenfeder. Ja, genau. Und ja, dass du dann irgendwie erstmal jedes Mal 3 Minuten das gleiche Ding klicken musstest, bevor du... Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe weniger Zeit an dem Kampf verbracht als in diesem Dialogmenü. Ich glaube auch. Ja, das ist aber auch ein gutes Stichwort. Die Gegner sind okay, aber bis jetzt finde ich sie ein bisschen blass. Also das ist die große Schwachstelle von Dornpa. Also es gibt 2 Schwachstellen. Das eine muss ich jetzt eben loswerden. Kauft euch, wenn es geht, nicht die PlayStation 3 Version. Die ruckelt wie die Pest. Ja. Also es ist ein Unreal Engine Spiel. Also ja, wenn er am Autosaven ist, ruckelt er auch auf der Xbox. Ich habe die Xbox Version gespielt, aber ansonsten sind mir sehr selten Slowdowns aufgefallen. Ja. Auch Tearing ist selten. Gibt es ab und zu mal, aber ist selten. Aber du sagst auf der PS3 ist sehr häufig. PS3 ist ganz schrecklich. Also ich habe dann nachher nochmal in die 360 Version reingeguckt. Ja. Mich geärgert, dass es auf der PlayStation gibt. Gibt es eine PC Version? Nee, ich glaube auch nicht, dass eine kommt. Nee, ich mal frag nur, weil es von Homecoming gab es ja eine. Vielleicht kommt ja eine, würde sich bei Unreal auf jeden Fall anbieten. Ist ja, ja, nicht so kompliziert zu portieren. Aber bei, also das ist die einmal. Und dann, also wirklich eine Schwachstelle an einem Spiel, und das finde ich auch nicht so gut, sind die Gegner, ist das Gegnerdesign. Ja. Finde ich auch nicht so. Also für die Nicht-Silent Hill-Ewig-Fans, das war mal so ein bisschen der Dreh von Silent Hill, dass die Gegner, das Gegnerdesign einem irgendwas sagen sollte. Genau. Also halt, was weiß ich, der ist halt, da schlägt man in seinem Psychologie-Handbuch nach und denkt sich, ja, das repräsentiert jetzt, was weiß ich, seine Gallenkolik oder keine Ahnung. Ja. Also, ja, es gab zum Beispiel, also um ein Beispiel zu nennen, es gab in Silent Hill 2 gab es das Zwangsjackenmonster. Genau, so. Du warst die Leinenfeger, ne? Genau, ja, die Leinenfeger, und die hatten wirklich so, also es sah wirklich so aus wie so ein Sack vom Mensch irgendwie. Genau. Und das hat sich dann auch so gewunden. Es hat die gibt es auch im Film für die Nichtspieler? Genau, ja, die gibt es auch im Film in so einer Säurespuck, nennen wir das. Machen so ein Spiel auch. Spiel auch, ne? Ja. Genau. Und das war natürlich ein Symbol dafür, dass James gefangen ist in seiner Psychose, in seinem Wahn, genau, und so weiter. Und jeder Gegnertyp hatte eigentlich auch, also so, sogar bis in den vierten Teil hinein, hatte jeder Gegnertyp irgendwie eine Bedeutung für den Hauptcharakter, weil ein Teil der Psychose ja sich in dem Darstellungsbild von Silent Hill sich in der Figur immer wieder findet. Das war schon immer ein Bestandteil der Serie. Gibt es eine Abwandlung auch in den westlichen Teilen, also in Shattered Memories gibt es auch, da haben die Gegner auch, ja, so eine... Also in Origins passt es eigentlich auch noch sehr gut. Genau, in Shattered Memories waren es ja diese verzerrten Kinder oder so. Ja, da gab es eigentlich nur eine Art von Gegner, genau, der morphte. Aber es hatte Sinn gemacht am Ende. Ja. Also es hatte gut zur Geschichte reingepasst. Und bei Dornpa macht es natürlich auch Sinn irgendwie, weil es sind... Ja, Moment, also jetzt, ja, vielleicht ohne mich zu spoilern. Ich habe das erste Gegnerstück ist die feuchte Friseuse. Ja. Also ist echt nur eine, was weiß ich, so eine komische Schreihexe. Ja. Und was haben wir dann noch? Dann haben wir den Maskenmann. Dann diese Puppenviecher. Das ist jetzt die, denen ich bisher begegnet bin. Ja, also sie machen im übertragenen Sinne, um jetzt viele Details zu verraten, schon Sinn in Bezug auf Gefangenschaft. Und was machen die dadurch, die im Gefängnis sind? Und ja, was macht eine Gummipuppe im Gefängnis? Und so ist, also mit die Frau. Dieser Kontrast ist ab 18. Ja, ich konnte jetzt diese Ringfrau, also nicht so jetzt mal, die mit den langen Haaren kommt, jetzt nicht so einordnen. Die fand ich vom Design aber eigentlich noch am coolsten, weil die sieht noch ein bisschen gruselig aus, irgendwie, ja, mit ihren langen Haaren und verzerrten Gesicht. Das ist ja so ein Namengesicht, so halb zugenäht irgendwie, und diese Schreie, das hat schon was. Aber ich finde, ansonsten, also das Gegnerdesign ist sehr enttäuscht. Es ist sehr Standard. Also man erwartet von Silent Hill eigentlich, dass es grotesk ist. Bizarr. Irgendwie abgefuckt. So, ja. Also Homecoming war ja zum Beispiel auch abgefuckt. Da gab es dann Viecher, die auf dem Boden rumgekrochen sind und die so ein Vagina-Gesicht irgendwie hatten. Mhm. Und sowas gibt es in Dornpa überhaupt nicht. In Dornpa sind das eigentlich relativ standardmäßige Gestalten. Und das ist enttäuschend eigentlich. Also ich finde, ich finde es nicht schlimm, dass es mal so Ringgeister irgendwie gibt. Ja. Und ich finde diese Gummipuppen auch ziemlich gruselig eigentlich. Ja, sie sind auch interessant von der Mechanik, ja. Ja, diese. Ja. Sollen wir es verraten? Nein. Aber auf jeden Fall, also klar. Eine Frage an dich als Durchspieler, wahrscheinlich gibt es in diesem... Als Durchspieler. Unser neuer Podcast, Durchspieler-Podcast. Ja. darf ich da niemals mehr mitspielen? Nee, Endgegner gibt es wahrscheinlich dann nur einen. sag ich mal. Also ist einer dieser Silent Hill Teile. Einer dieser Silent Hill Teile, wo es zum Schluss nochmal. Ja, also die Stärke von Silent Hill konnte nie besonders gut Bossgegner. Also im ersten, selbst im, ja, der erste Teil hatte welche, der dritte Teil hatte welche, wo die richtig Spaß macht, meinte ich erstaunlicherweise nur in Homecoming. Ja, das stimmt. Homecoming Defizite hatte an einigen Stellen, kämpfen war super in Homecoming. Ja. Und es gebaute sich ja auch um einen Soldaten auf. Ja. Falls wird dir das am Anfang erzählt. Ja. Und der kann halt kämpfen. Und da haben sich viele Fans beschwert. Im Nachhinein ist es doch eigentlich ganz cool, auch mal einen Sandhilter zu haben, um das mal auszuprobieren. Und es funktioniert. Also er kann ausweichen. Ist nicht super kompliziert, das ganze System im Homecoming, aber er kann mindestens ein bisschen was machen und geschickt mit Waffen umgehen und so. Und so sind die Gegner halt auch ausgerichtet. Ja. Ja, und da haben die Bosskämpfe ja auch wirklich richtig Spaß gemacht, tatsächlich. Also dieser Puppenkampf, den du vorhin erwähnt hast, war auch richtig anstrengend. Fand ich von allen Silent Hill Teilen auch mit Abstand am geilsten. Da tropfte richtig der Schweiß auf den Controller. Der war richtig geil. Ja. Und muss ich mal kurz beschreiben, um die Leute nochmal, also falls ihr doch noch Bock habt, der Homecoming zu spielen, es ist so eine Art, es ist halt eigentlich eine Art Puppe, die aber so Spinnenbeine bekommt, und sie besteht aus Holz. Und sie ist auch ein bisschen größer als die durchschnittliche Puppe. Genau, also ist jetzt nicht so klein, sondern ist schon ein richtiger, richtig dickes Vieh. Ja. Ziel ist es, du hast dann in dem Moment eine Axt, so eine Feueraxt in der Hand, die ist auch fest zugewiesen für diesen Bosskampf. Ja. Und man muss diese Puppe regelrecht zerlegen. Also keine brennende Axt, eine Feueraxt. Genau, eine Feueraxt. Und das ist wirklich ein knallharter Kampf irgendwie, wo die Puppe immer weiter in Stücke zerlegt wird. Und es gibt dann immer so kleine Quicktime-Sequenzen zwischendrin, wo die Puppe ein bisschen betäubt ist. Und dann musst du irgendwie mit der Unterseite der Axt hinter das Gesicht irgendwie stemmen. Und dann bricht er ein Stück von diesem Gesicht ab. Es ist einfach sackbrutal, dieser Kampf. Und geil inszeniert auch, weil über dir dreht die ganze Zeit so ein Ventilator, wo das Licht dann irgendwie so durchführt. Das heißt, man sieht die Puppe auch nicht so richtig irgendwie, sondern es ist so immer so ein ziemlich cooles Schattenspiel. Geil. Und wirklich sau schwer, ziemlich gruselig auch dafür, dass es so ein brachialer Kampf ist. Das ist das Erstaunliche. Was ist denn bei Homecoming? Und die ganzen Kämpfe bei Homecoming sind eigentlich alle gut. Also mal mehr oder weniger schwierig von der Mechanik, aber immer gut inszeniert. Das war also die Bosskämpfe auf jeden Fall, ja. Ja, und zwar eigentlich, jetzt meine ich auch, also die anderen Bosskämpfe von anderen Spielen sind so, also unvergessen die Sachen in Silent Hill 2 und so, aber haben nicht so gut vom Spiel funktioniert. Silent Hill 2 hat auch so gesehen keine klassischen Bosskämpfe, 4 auch nicht. Nee. Also 1 hat welche, aber ansonsten das Traditionellste bei Silent Hill ist der Gegner mehr ein Requisit. Mhm. Also gerade halt die Gegner waren immer sehr langsam und du konntest in klassischen Silent Hill Teilen an den meisten Gegnern einfach vorbeilaufen. Genau. Das habe ich jetzt wieder gemerkt, als ich mal die kein Kommentar HD Edition angespielt habe. Und an meinem PlayStation Controller war halt die R2 Taste kaputt, womit man dummerweise halt so schlecht. Und ich bin halt bis zum ersten Endgegner gekommen, ohne halt irgendwie zu kämpfen. Ja. Ich meine, ich kenne das gerade Silent Hill 3 kenne ich halt auswendig. Und kann das wirklich rückwärts furzen, blind. Aber das würde ich gerne demonstriert bekommen. Nein. Aber das geht halt wunderbar, das so zu spielen. Und das ist eigentlich bei fast allen klassischen, bei Origin schafft man das sogar auch noch. Ja, man kann, wieder auf Dornfall zurückzukommen, da auch meistens ausweichen. Ja. Also das ist, Kämpfen ist kein Muss. Es gibt ein paar Stellen, wo es schwierig wird, weil man dann in so einem Nadelöhr sitzt, weil man dann gerade in einem Gang mit dem Gegner ist. Und Kämpfen ist jetzt auch nicht so ein Verzweiflungsakt. Also man macht vieles mit Hiebwaffen. Genau. Schusswaffen gibt es zwar auch, aber nur sehr begrenzt. Und das ist eigentlich ganz cool. Also, aber der Murphy, der kann sich eigentlich schon ganz gut zur Wehr setzen. Und etwas blöd wird, das muss ich leider sagen, ist das zum letzten Abschnitt nehmen diese Kämpfe ein bisschen zu und das hat das Spiel eigentlich nicht gebraucht. Okay. Fand ich. Ich muss sagen, so vom Pacing her hat mir der Mittelteil auch am besten gefallen. Mhm. Ich fand den Anfang, den du ja schon gesehen hast, fand ich überhaupt nicht gut. Also sagen wir so, bis man wirklich zu dieser Teufelsgrube ist. Ja. Also es ist eine Mine, also ist jetzt nicht irgendwie so. Ne? Ja. Genau. Fand ich es halt ein bisschen holprig. Ja, es braucht halt ein bisschen, um in Fahrt zu kommen. Ja. Also Musik und so ist cool und man merkt schon, die haben was drauf, aber es ist noch ein bisschen holprig und nicht so gut zusammengeschnitten. Dann fallen, alle Teile so ineinander und dann... Ja, ich muss auch sagen, wenn man ein Spiel durchgespielt hat, macht der Anfang auch viel mehr Sinn. Also auch die, will ich nicht verraten, das Tutorial. Ja, also das hat mich jetzt nicht so mit Fragen zurückgelassen, das habe ich jetzt halt so einfach akzeptiert. Ja. Und, ja. Und aber den letzten Abschnitt, den finde ich nicht übel, aber da war für mich irgendwie waren andere Spiele stärker, also anderes Handwerk. Da fand ich zum Beispiel das Ende von Homecoming krasser oder Shattered Memory, also eigentlich alle. Ja, mal gucken, was da so auf mich zukommt. Aber es ist immer noch, also unterm Strich immer noch gut. Also ich fand, ich bin auch. Ja. Ja, man darf, bei Silent Hill ist das Problem, man darf natürlich nicht so viel inhaltlich reden. Also Silent Hill lebt natürlich von der Geschichte und so. Ja, immer. Wir können jetzt nicht voll ausholen inhaltlich irgendwie. Es ist nicht der beste Teil, aber er ist auch nicht schlecht. Aber es, für mich zumindest bisher ist es immer noch der beste moderne Teil. Von den, auch der zugänglichste. Der Post, wie sagt man? Post-Team Silent Silent Hill. Post-Team Silent Silent, ja. Also in der aktuellen Generation. Ich fand Shattered Memories besser. Ja, aber Shattered Memories, muss ich sagen, deswegen habe ich auch zugänglichst gesagt, es ist ein Wii-Titel mit Bewegungssteuerung. Das funktioniert, wenn man sich dran gewöhnt hat, sehr gut. Ja. Aber ich habe sehr lange dafür gebraucht und musste auch sehr laut fluchen, bis ich es gekriegt habe. Ja, zum Glück gibt es auch eine PlayStation-Version, wo du das nicht hast. PS2 oder? Ja, PS2. Ja, wer hat dann noch eine PS2? Du. Ja, gut, ich benutze sie als Monitorständer. Es ist ein sehr schöner Monitorständer. Ja, aber ich kann Domper empfehlen. Ja. Aber es ist, wie gesagt, das muss man wissen, also man kann von dem Teil nicht alles Silent Hills ableiten, weil jeder Teil ist anders irgendwie. Aber wenn einem das so ein bisschen anfixt, so durch eine Ruse, vor allen Dingen, wenn man es mal vergleicht, es gibt ja auch, wir haben ja eingangs gesagt, es gibt nicht so viele Survival-Horror-Spiele und Silent Hill Domper geht wieder zurück in diese Formel rein. Mehr ausweichen, mehr haushalten. Ja. Ich meine, die Horror-Krone ist eh sowieso nach Schweden gegangen mit Amnesia, das ist Abstand momentan das gruseligste Spiel, was rausgekommen ist. Hast du das gespielt? Nicht durch. Ich habe die Preview damals gespielt, die wir gekriegt haben. Die war ja nicht ganz vollständig. Und das war aber nicht, weil ich kein Interesse hatte, sondern es ist halt einfach, man ertrinkt in Spielen und bin einfach nicht mehr dazu gekommen. Aber das war schon ordentlich. Riesenempfehlung. Die machen jetzt auch ein neues Spiel. The Machine for Pigs. Irgendwie so, genau, so hieß das, ne? Und da bin ich so gespannt drauf, das wird gut. Aber trotzdem, ich finde, Downfall kann man empfehlen. Es ist halt nur technisch nicht so ganz sauber. Es ist, ja, sauber schon, aber es ist nicht toll. Ja. Es ist halt Gesichtsanimationen, das sagen ja schon die ersten Leute nach L.A., kann ich mir keine normalen Gesichtsanimationen mehr angucken. Mir wird natürlich dann die Fresse aus dem Gesicht fallen, wenn die halt diese Animationen sehen. Ja. Aber darum geht's halt nicht. Es ist, die Stimmung passt. Ja. Es ist halt eine richtig schöne, bedrückende, aber gleichzeitig auch schöne, so mobil schöne Stimmung. Mhm. Auch sehr ruhig, ganz anders halt als Dead Space und so, was halt einmal. Ja, aber melancholisch. Ja, eben also melancholisch, das ist so ein gutes Stichwort. So melancholisch. Ja. Also so eine merkwürdige Mischung aus gruselig und. Also, da schwingt immer so eine Traurigkeit irgendwie mit. Irgendwie so es ist viel sensibler als andere. Ja. Es ist auch das, was Silent Hill halt immer ausgezeichnet hat, von Homecoming jetzt mal abgesehen. Und, aber es schwingt immer was Subtiles mit. Das sind halt Sachen, die Resident Evil, die Dead Space, die vielen anderen Action-Horror-Titel eben einfach fehlen. Natürlich auch, weil sie ein anderes Publikum ansprechen. Aber Silent Hill, und das ist in Downfall wieder drin, es geht halt auch um das, was zwischen den Zeilen passiert. Mhm. Also so banal manche Dialoge auch klingen, da schwingt immer was mit. Ja. Also du triffst ja zum Beispiel diesen Postboten. Und wenn der dir sagt, er muss einfach nur die Post austragen. Ist der Postbote Gott? Das darf ich dir nicht machen. Okay. Aber wenn der Postbote sagt, ich muss unbedingt die Post austeilen in einer Geisterstadt, dann ist der Satz, den er sagt, banal. Aber es hat in dem Kontext natürlich wieder eine Bedeutung. Und wenn er dann auch noch einen Brief für Murphy dabei hat, dann ist der Postbote vielleicht kein normaler Postbote. Das sind solche Sachen, die immer mitschwingen. Ja. Und das ist das Schöne an Silent Hill. Wenn Wenn in anderen Horrorspielen jemand sagt, so, ja, ich habe irgendwie ein Logbuch aufgemacht, dann ist es ein Logbuch von 3000. Aber bei Silent Hill hat jedes Teil irgendwie ein Gewicht, auch bei Duncan. Und das ist das Coole. Und wenn man, sich die Geschichte, also man muss sich die Geschichte jetzt nicht so zusammenpassen wie bei Silent Hill 2, das ist immer noch die perfekte Mischung aus den Informationen, die du kriegst und was du zusammenpassen musst. So ist Downpour nicht, aber es ist wieder ein Schritt in die Richtung. Ja, und halt, was ich vorhin noch anmerken also wollte, wenn man es so von der Atmosphäre, es hat, ich finde es halt sehr so eine Urban Exploration Atmosphäre. Ja, das ist richtig, stimmt, so was von, dass man irgendwo in ein verlassenes Haus reingegangen ist und da ist halt, es ist nicht direkt unheimlich, aber dadurch, man hat immer das Gefühl, oh, hier hat mal jemand gewohnt. Und wer weiß, vielleicht ist hier noch irgendwie was. Und das ist immer so diese Atmosphäre. Ja, und es sind so diese kleinen Details, die für ein Horrorspiel auch wichtig sind. Also du hast zum Beispiel, du hast eine Taschenlampe dabei, verlierst diese Taschenlampe aber auch manchmal und hast dann plötzlich nur ein Feuerzeug. Und sich mit einem Feuerzeug zum Beispiel durch das U-Bahn-Gewölbe durchzubewegen, ist schon ein bisschen... Ja, interessant. Das geht schon also gut... die Knochen, würde ich sagen. Ja. Irgendwie. Und das ist echt ganz auch sehr cool, sind so Sachen, dass du zum Beispiel, wenn du verwundet bist, dass dann das Blut, das auf die Taschenlampe getropft ist, dann halt auch an die Wand projiziert wird. Das ist mir noch gar nicht passiert. Das ist noch nicht passiert? Nee. Wenn du ganz stark verwundet bist, also kurz bevor du abnippelst, ich weiß nicht, Gesundheit 20% oder so, dann ist so viel Blut auf der Taschenlampe irgendwie drauf, dass das Licht auch so rote Flecken irgendwie. Ach cool. Das ist total abgefahren. Aber daran kannst du halt auch sehen, also es gibt überhaupt keine Anzeigen im Spiel. Es gibt zwar komischerweise ein Statistikmenü, wo man Gesundheit nachschlagen kann, ich weiß nicht, was das bringen soll. Aber muss man ja nicht. Aber muss man nicht. Also man erkennt eigentlich schon anhand der Zeichen, die dir so gegeben werden, dass dann deine Figur jetzt irgendwie Heilung braucht und so. Ist auch cool für ein Horrorspiel, ist keine Anzeigen und so weiter. Und daran kann man auch im Dunkeln ganz gut sehen, oh, ich muss jetzt mal Heilung irgendwie aussuchen und so. Das ist doch das erste Mal, dass, glaube ich, das Inventar so dezent ist. Ja. Sonst hat man so dieses klassische, es ist, bei Silent war so ein klassisches PS2-Inventar. Ja, genau. Das war so, dann drückt auf die Taste, der ganze Bildschirm ist voll, mit so in 5 Kategorien unterteilt und alles Mögliche. Genau. Und da ist wirklich so eine dezente kleine Leiste, die so runterfährt, die auch dann wieder verschwindet. Ja. Erinnert ein kleines bisschen an das Waffenmenü von Silent Hill 4. Da gab es ja dieses Quick-Menü, so, genau. Quick-Menü irgendwie, aber da gab es ja auch so ein großes Ding. So. Ja. Ja, also wir können es empfehlen. Ja. Wir sind jetzt auch mega Silent Hill-Fans. Ja, und bevor jetzt einer stöhnt, dass es auch in Silent Hill Homecoming in Downpour zerstörbare Waffen gibt. Also halt manche Waffen gehen halt kaputt. Es liegt wirklich an jeder Scheißecke irgendwas rum, mit dem man sich verteidigen kann. Das stimmt. Also das. Und einmal besiegt, die Gegner sind auch besiegt. Also die kommen bis auf, also es sei denn, man ist in den Straßen von Silent Hill. Ja, das ist halt Zufallsencounter. Genau, da muss man die beiden meistens am besten in die Hand nehmen. Ja, rennt man einfach dran vorbei. Weil sehr cool, dass man auch nach hinten gucken kann. Ja. Das finde ich nett. Ja. Also das zu sehen, also das gibt diesen Blick nach hinten. Auch, ja stimmt, das kommt eigentlich auch aus Shattered Memories. Kommt eigentlich aus Shattered Memories irgendwie. Der macht dann natürlich Sinn, wenn man von dieser Dimensionsbombe genau. irgendwie verfolgt wird und so. Und was einige Fans sicherlich, das kann man auch verraten, damit man mental darauf vorbereitet ist, der Kult spielt diesmal keine Rolle. Das wird sehr viele Fans freuen. Das wird sehr viele Fans freuen. Also wir als große Silent Hill-Fans fanden die Kultgeschichte immer so ein bisschen... E-Movie? Suboptimal. Das ist okay, aber... Ja, aber es konzentriert sich diesmal nur auf den Charakter. Also der Kult wird ein, zwei Mal in so Dokumenten erwähnt, einfach weil es Silent Hill Hintergrund ist irgendwie, aber spielt diesmal gar keine Rolle. Es ist wieder eine Geschichte nur um die Figur. Ist auch nicht so ein Hybrid wie bei Origins. Origins, genau, der hat ja beides unter einen Hut, auch ziemlich gut unter einen Hut gepackt, aber ich fand, also die Silent Hill Geschichten, die sich um die Figuren drehen, sind meistens auch interessant. Ja, würde ich auch sagen, weil ich meine... Wie ernst kann man einen Teufelsdämonenkult nehmen? Das ist halt immer so ein bisschen, muss man mit Augenzwinkern nehmen. Ja, wahrscheinlich. Sehr stark. Auch wenn Silent Hill 3 noch mein Lieblings-PS2-Teil ist, der mit dem Kult spielt, ist es halt, es ist ein bisschen B-Movie. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt haben wir eine halbe Stunde über Silent Hill geredet. Mindestens. Mindestens. Ja. Ja. Das war's eigentlich, oder? Ja. Dann würde ich sagen, trinken wir mal jetzt unseren Kaffee auf. Genau. Ach, kalt. Okay, alles klar. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Ja, das kann man natürlich keine Uhrzeit sagen, weil es der Podcast ist. Wir könnten sich das ja auch theoretisch auf die Tour machen. Einen schönen Morgen, ja. Mittagabend. Ja. Nachmittag, zweites Frühstück. Was auch immer ihr gerade macht. Ja. Brunch. Zock. Finger immer schön auf der Decke oben lassen und ja, dann genau. Kommt ihr auch in den Himmel. Ich wollte nicht schneiden. Naja. Tschüss, ja, tschüss.